im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, die letzte Sendung in dieser Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer am Freitag. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Wir können uns gerne zum Beispiel auch über den Papst unterhalten. Der Papst hat heute etwas Seltsames, oder gestern, etwas Seltsames gesagt. Und zwar hatte ein Mann ihn angesprochen und ihm erzählt, dass er seinem Kind schon mal, naja, so einen Klaps gibt, eine Ohrfeige. Und darauf hat der Papst geantwortet, wie schön, er hat einen Sinn für Würde, offensichtlich der Vater. Er muss bestrafen, er tut es auf gerechte Weise. Diese Formulierung ist nur ein bisschen merkwürdig und hat auch für großes Unverständnis und Wirbel gesorgt. Heißt das, dass der Papst Prügelstrafen, wenn auch im geringen Maße, befürwortet? Wir werden nicht so ganz recht schlau aus dem, was der Papst da gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er nicht gesagt, nein, schlag dein Kind nicht. So eine klare Äußerung war es nicht. Was denkt ihr? Was denkt ihr zu dem Papst, was er gesagt hat? Und überhaupt, was denkt ihr zu Prügelstrafen oder so ein bisschen mal einen Klaps auf den Hintern oder auf den Kopf? Ich komme noch aus einer Generation, das war für uns völlig normal früher, dass wir schon mal eine Ohrfeige bekamen. Und dann hört man ja immer so den Satz von den Älteren, naja, geschadet hat's uns auch nicht. Aber vielleicht ist dieser Satz auch ziemlich doof. Also, was denkt ihr darüber? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt geht's aber erstmal los mit Alina. Und Alina ist 25. Guten Morgen, Alina. Hallo, Domian. Ja, hallo, hallo, Alina. Schön, dass du da bist. Hallo. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ich bin total aufgeregt. Ach, das vergeht gleich. Oh, ich habe echt Herzklopfen. Habe ich auch. Domian, ich weiß nicht mehr weiter. Mir geht's echt schlecht. Bei mir ist, so gruselig, ich weiß nicht, ob das richtig passt, aber bei mir ist es schon seit Jahren so, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich beobachtet werde. Und ich bin vor 3 Monaten mit meinem Verlobten zusammengezogen. Mhm. Und ich habe seit den 3 Monaten, seitdem ich mit ihm zusammen wohne, habe ich nicht einmal mit ihm in einem Bett geschlafen. Weil es ist immer so, dass ich nachts halt immer von einem Klopfen richtig wach werde. Also es klopft dann richtig 3-mal an meine Tür. Und dann falle ich in so ein Wachkoma quasi. Und immer wenn ich morgens aufwache, dann wache ich immer auf jeden Fall im Wohnzimmer auf unserem Sofa, auf unserem gemeinsamen Sofa. Und wo schläft denn dein Freund? Bei uns im gemeinsamen Bett. Aber ich schlafe seit den 3 Monaten nicht einmal mit ihm zusammen im Bett. Die Nacht über. Und ich kann mir das nie erklären. Und es ist halt immer so, wenn ich wach werde. Der schläft schon in eurem Bett, aber du bist aus dem Bett verschwunden morgens. Richtig. Genau, richtig. Und ich weiß halt. Und du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, du wirst beobachtet. Genau. Von wem? Ist immer so. Von wem? Ich weiß es nicht. Also ich kenne das halt, seitdem ich klein bin, hatte ich das immer schon, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe irgendwie irgendeinen Umriss in meinem Schlafzimmer. Ich hatte auch damals, als ich klein war, mit 8 Jahren, oft das Gefühl, dass irgendwie der Schreibtischstuhl sich bewegt. Ich habe das. Das heißt, du hast die Sorge, dass irgendwelche Geister dich umgeben, dass es spukt in deinem Haus, in deiner Wohnung. Genau, richtig. Also es klingt immer alles ganz verrückt, aber das macht mich so fertig. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das ist. Und so, jetzt aber mal zu dem Schlafwechsel. Das ist ja eklatant. Das Gefühl zu haben, mich guckt jemand an und vielleicht knackt es mal irgendwo, das ist eine Sache. Aber die andere Sache, man liegt abends im gemeinsamen Bett mit dem Freund, so habe ich es verstanden. Und dann wachst du irgendwann auf und liegst im Wohnzimmer auf der Couch. Genau, dann wache ich quasi morgens ziemlich früh im Wohnzimmer jede Nacht auf. Ja. Was sagt denn dein Freund dazu? Ja, also er hat eben das Gefühl, ich will mit ihm nicht in einem Zimmer schlafen. Also der glaubt nicht an Spuk, der denkt, du gehst dann, gehst türmen, oder wie? Genau, er denkt irgendwie, ich gehe türmen oder ich möchte mit ihm nicht irgendwie in einem Bett schlafen. Das ist nicht der Fall. Das ist irgendwie, ich kann es ja selbst nicht erklären. Kannst du denn eine Zeit festmachen, wann du das Bett verlässt? Tatsächlich gar nicht. Also es ist halt irgendwie immer zu einer ganz unterschiedlichen Zeit. Also ich kann nicht sagen, es ist jetzt irgendwie um 2 Uhr nachts, jede Nacht konstant. Es ist wirklich immer unterschiedlich. Woher weißt du, dass die Zeiten unterschiedlich sind, da du doch eigentlich schläfst? Naja, weil ich immer unterschiedlich wach werde. Also ich werde dann schon wach, weil ich immer dieses Klopfen höre nachts. Und das ist halt immer unterschiedlich. Das Klopfen hörst du dann auch in dem Wohnzimmer? Nee, das höre ich nur an der, quasi an unserer Tür. Genau, richtig, genau. Und das Kuriose ist einfach... Moment, wichtig. Hört dein Freund auch das Klopfen? Nee, das hört er nicht. Das hörst nur du? Das höre nur ich. Und ich habe echt das Gefühl, es macht mich wahnsinnig, wirklich. Bevor ihr zusammengezogen seid in die jetzige Wohnung, in deiner alten Wohnung, war das da auch schon so? Nee, gar nicht. Das hat also alles angefangen mit in dieser Wohnung, mit dem Klopfen, genau. Und dass du das Bett verlässt. Genau. Wobei richtig. Du also diese Gefühle schon früher hattest, dass irgendwas nicht stimmt. Genau, richtig. Die hatte ich schon früher. Genau. Wenn du dann im Wohnzimmer aufwachst, im Wohnzimmer vermutlich liegt ja kein Bettzeug zum Zudecken. Liegst du dann einfach so da? Ich liege da so da. Und obwohl wir auch eine Tagesdecke da liegen haben, aber ich liege immer einfach nur so da. Dann muss man frieren. Cool. Dann musst du doch kalt sein. Total, aber das ist auch immer, ich habe das auch vorhin schon zu deinen Kollegen gesagt, ich habe immer das Gefühl, als hätte ich irgendwie einen Abend vorher in 10 Schlaftabletten genommen und ich bin immer ganz groggy auch morgens, also ich kann mir das überhaupt nicht erklären, also ich meine klar. Wie sieht dein Körper aus? Ist dein Körper, hast du den mal untersucht? Ist der? Ja, das ist das Nächste, wozu ich komme. Ich habe immer Hämatome am Körper und das hatte ich damals schon, ich habe immer blaue Flecke. Wo hast du die blauen Flecken? Ja, am Oberschenkel und immer hauptsächlich am Rücken. Du hattest das damals schon? Wann damals? Als ich 8 Jahre alt war, also so um den Zeitraum. Da hattest du auch Hämatome im Körper? Genau. Und niemand wusste, richtig. Woher die kommen? Nee, überhaupt nicht. Und jetzt also hast du die Hämatome, seitdem du in der neuen Wohnung wohnst? Genau, richtig. Und das macht mir halt extrem Angst. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Das würde mir nur allerdings auch Angst machen, wenn ich jeden Tag woanders aufwachen würde und... Nochmal zum Klopfen. Wo und wie genau klopft es? Also es ist wirklich immer dieses konstante, darf ich das mal nachmachen? Ich weiß nicht, ja, was das ist. Also wenn man, es ist immer ganz laut, dieses dreimal Klopfen und das macht mich wahnsinnig. Klopft es an die Tür, ans Fenster, an die Wand, an die Decke? An der Tür, an der Schlafzimmertür. Aber der Freund hört es nicht? Er hört es nicht. Er hört es komischerweise nicht, genau. Es wäre doch mal ganz interessant, wenn du nachts irgendwie... eine Kamera aufstellen würdest, die lange läuft, oder den PC so einstellst, dass der mal die ganze Nacht aufnimmt, während du da liegst, um zu dokumentieren, wann und wie du aufstehst. Mhm, aber ich habe da Angst vor, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich weiß nicht, ob mich das nicht noch ein bisschen verrückter macht, weil ich habe, also es ist momentan auch wirklich so, dass es zwischen mir und meinem Verlobten, wir sind ja auch verlobt, dass es echt kriselt, weil er einfach mir das nicht glaubt. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, weil es ist... Also er glaubt dir definitiv nicht, dass da irgendwas merkwürdig ist. Der denkt einfach, du spinnst. Genau. Oder richtig. du willst ihm irgendwas. Genau, richtig. Er denkt halt, er bezieht es total auf sich. Er denkt halt, ich würde überhaupt nicht mit ihm in einem Zimmer schlafen wollen. Schon gar nicht in einem Bett. Wie lange bist du denn mit ihm schon zusammen? 2 Jahre. Und vorher war das alles gut mit euch beiden? Vorher war das immer gut. Dann hat er mal bei mir geschlafen oder ich bei ihm. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, dass wir zusammenziehen. Und ja, seitdem ist es eigentlich so. Was ist denn deine Vermutung, wenn du jetzt mal weit spekulierst? Was könnte das sein? Also, weil ich das von damals eben auch kenne, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube nicht an irgendwas Übernatürliches, aber ich muss schon fast behaupten, dass es das ist, weil es ist eben... Damals habe ich halt immer auch das Gefühl gehabt, eben als ich auch klein war, dass ich immer von einem schwarzen Umriss irgendwie beobachtet wurde. Und ich hatte damals schon immer das Gefühl, ich habe den Schwefelgeruch in meiner Nase. Und das habe ich immer noch. Klischee, ne? Teufel und Schwefelgeruch. Ja, klar, natürlich ist es ein Klischee, das ist total klischeehaft. Aber ich habe immer das Gefühl, ich rieche was Komisches. Das riecht immer ein bisschen schwefelartig. Warum sollte denn dieses dunkle, böse, teuflische dich jede Nacht aus deinem Bett heben und ins Wohnzimmer schweben lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich geschwebt werde. Ob du geschwebt wirst, ja, genau. Vermutlich wirst du im wie eine Schlafwandlerin immer dorthin gehen. Wahrscheinlich, richtig. Ich denke mal, es ist schon unterbewusst. Natürlich ist es ja unterbewusst. So, das ist jetzt ein Stichwort. Ich glaube, also wenn jetzt dein Freund dieses Klopfen auch hören würde, wäre ich erstmal alarmiert und da würden wir auf einer ganz anderen Ebene weiterreden. Da dein Freund das nicht hört und dieses Bettwechseln ja auch äußerst merkwürdig ist, rate ich dir dringend, einen Psychiater oder guten Psychotherapeuten aufzusuchen, um erstmal abzuklären, ob das nicht alles irgendwie mit dir zu tun hat und ob das nicht in dir passiert, auch diese, dass du das Klopfen hörst. Ich will gar nicht wegwischen, dass es nicht irgendwas Übernatürliches gibt, aber man muss erstmal abklären, ob alle rationalen Möglichkeiten vielleicht gegeben sind. Oder das ist halt das Komische. Ich bin halt eigentlich ein rational denkender Mensch und eigentlich bin ich überhaupt nicht, ja, und das ist irgendwie irgendwas Übernatürliches. Aber das macht mir echt zu schaffen. Es ist nie was passiert in meinem Leben, wo ich sagen würde, okay, das ist darauf zurückzuführen, zu sagen, okay, ja, schlechte Kindheit, überhaupt nicht. Also es war ja damals schon so. Aber du bindest mir keinen Bär auf. Nein. Ich bin wirklich, ziemlich verzweifelt. Was spricht dagegen, dass du erstmal psychiatrische, psychotherapeutische Hilfe suchst? An sich überhaupt nicht. Ja, find ich auch. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt, dieses abzuklären, und wenn man da überhaupt nicht weiterkommt, überhaupt nicht, dann müssen wir beide nochmal sprechen. Okay. Kannst du mir da helfen? Ja, ich werde dich gleich mit meiner Psychologin verbinden, die das Gespräch mitgehört hat und die wird dich wegweisen. Die wird dir ein paar Sachen an die Hand geben, wohin du dich wenden kannst. Mach das. Okay. Ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Versuch, da Klärung zu finden. Vielleicht hat es alles mit deiner Seele, mit deiner Psyche zu tun und die Ursachen sind für dich noch überhaupt nicht klar. Manchmal ist das ja so verschwurbelt und so tief versteckt in einem. Das kann sein. Alina, du wirst jetzt von der Magdalena zurückrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann ruft sie dich gleich an. Danke, Domian, danke. Und du bist ein ganz toller Mensch, muss ich dir nochmal sagen. Dankeschön. Ganz großartig machst du das alles. Also das muss ich dir echt nochmal sagen. Auch wenn dir das so viele Menschen sagen. Aber wirklich, also Hut ab. Ich danke dir vielmals. Und vielleicht telefonieren wir nochmal miteinander, wenn das alles nichts bringt. Dann melde dich bitte, das ist kein Spruch jetzt, melde dich wirklich auf jeden Fall nochmal. Das mache ich, danke. Du bist so lieb, wirklich. Danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, danke, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Thorsten. Thorsten ist 30. Guten Morgen, Thorsten. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Thorsten. So, Thorsten, um was geht's bei dir? Hallo? Jetzt spukt es bei uns auch. Thorsten ist plötzlich verstummt. Hallo? Ich glaube wirklich, er ist weggebrochen, obwohl ich ihn hier noch in der Leitung sehe. Nee, er ist nicht mehr da. Dann werde ich euch zwischendurch mal unser Thema sagen für nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema allein. Ich möchte sehr gerne zunächst mit Leuten sprechen, die völlig allein sind und sich extrem einsam fühlen. Weiter mit Leuten, die sich in ihrem Leben schon einmal allein gelassen gefühlt haben oder so richtig allein gelassen gefühlt haben von jemandem. Oder auch mit Menschen, die ganz bewusst das Alleinsein, die Einsamkeit suchen, wo auch immer, wie auch immer. Dann auch noch gerne mit Leuten, die das Gefühl haben, mit ihrer Meinung ganz alleine oder ziemlich alleine dazustehen. Und auch noch gerne mit Leuten, die sagen, das habe ich ganz alleine geschafft. Ich habe ganz alleine geschafft, aus der Situation rauszukommen, die Sucht zu bewältigen, aus einer Trauer heraus zu kommen, was auch immer. Also das Thema heißt allein und wenn ihr dazu gerne etwas erzählen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de, das ist die Mailadresse, oder ihr ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. So, neuer Versuch mit Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen, hörst du mich jetzt? Jetzt hoffe ich, dass du nicht wieder weg bist gleich. Ja, hörst du mich? Sehr gut. Um was geht's denn, Thorsten? Wunderbar, das ist schön. Und zwar rufe ich wegen unserem Papst Franziskus an und seiner erziehungspraktischen Aussage. Ja, ist die sehr praktisch, die Aussage? Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Hast du Kinder? Gar keinen Fall. Ich habe Kinder, zwei Kinder. Erst eine Tochter jetzt bekommen, die ist 10 Monate. Und der Sohn ist 12, wird 12. Und ich kann es gar nicht nachvollziehen. Hat der Sohn schon mal so eine kleine Ohrfeige gekriegt? Nein, gar nicht. Nein. Das ist mit einer Erziehung für mich nicht zu vereinbaren. Und würde uns schlagen, in einem Satz zu formulieren, das ist sehr deplatziert. Und ich finde gerade, die katholische Kirche ist jetzt nicht in der Position, Erziehungsratschläge geben zu dürfen. Ja, in der Tat ist das ein bisschen merkwürdig. Das stimmt schon. Bist du katholisch? Ich bin leider noch katholisch, muss sagen, will auch austreten, schon seit längerem, aber das ist gar nicht so einfach, das Prozedere. Da sollte ich jetzt in meine Heimatgemeinde fahren und da habe ich ein paar Kilometer hin. Ja, ich werde aber austreten auf jeden Fall. Das hatte ich mir schon damals zum Vorsatz genommen, als diese ganzen Sachen in den Medien kursiert sind. Die Missbrauchsfälle meinst du wahrscheinlich? Missbrauchsfälle, ja, genau. Und gerade vor dem Hintergrund sollte so ein Satz auch nicht fallen. Also ich finde, der Papst ist eigentlich von Anfang an Sympathieträger gewesen. Mhm. Also sehr demütig und bescheiden aufgetreten. War jetzt kein Skandalpapst in seinen Aussagen, aber auch kein Hardliner. Aber so ein Satz, da verfallen wir wieder in alte Zeiten, alte Erziehungsvorstellungen, die... Ich wundere mich auch wirklich, das wundert mich sehr, dass ein Mann in einer solchen Position, wo wirklich jedes Wort auf 1000 Goldwagen gelegt wird, dass dem sowas rausrutscht. Oder hat das nicht so gemeint? Es ist ja auch so eine verschwurbelte Formulierung. Wie schön, er hat einen Sinn für Würde. Er muss bestrafen, er tut es auf gerechte Weise. Also er weiß natürlich auch in seiner Position, welche Medienwirksamkeit er hat und dass gerade einige Anhänger das vielleicht auch umdeuten können, die Aussage, oder es als Legitimation verwenden können, und das hat verheerende Folgen. Also kann verheerende Folgen haben, so eine Aussage, wenn auf einmal wieder gesagt wird, ach, Schlagen und Würde und... Er hat ja neulich auch so einen seltsamen Karnickel-Vergleich gebracht, als es um die Vermehrung ging. Das hat mich auch schon etwas... das hatte ich auch am Rande mitbekommen, irritiert. Aber nochmal grundsätzlich zu der Frage, warum findest du es sehr wichtig, dass man ein Kind nicht schlägt und auch nicht mal ein bisschen so einen kleinen Schlaps? Ich finde, es ist keine Erziehungspraktik. Eine Autorität kann zustande kommen durch gemeinsame Gespräche. Es kann natürlich auch mal... in der Familie dann Sanktionen für ein Kind geben, aber das geht alles ohne die Hand zu erheben. Mhm. Du bist 30 Jahre. Wie hast du es denn erlebt in deiner Zeit, als du Kind warst? Ja, da kommen wir zum springenden Punkt. Ich habe es erlebt, mein Vater war gerade in einer Kindheitsphase, die sehr prägend ist, das heißt von 0 bis 6 Jahren stark alkoholabhängig und hat sowohl Mutter als auch mich geschlagen. Ah, in der gut, Zeit. Dann hast du war schlimme auch, Dinge erlebt. War auch nicht zu Herr seiner Sinne, hat... zur Folge gehabt, dass sich bei mir eine psychische Erkrankung chronifiziert hat, die immer unter dem Namen Borderline kursiert. Das ist ja so ein Konstrukt, was sehr schwer zu erklären ist. Genau, aber gut, dann kann man es natürlich verstehen, dass du da besonders geprägt bist und das nicht möchtest. Ich kann mich ja noch erinnern, in meiner Schulzeit wurde auch in der Schule, haben wir von den Lehrern noch eine gescheuert gekriegt. Ja, das war ja noch gang und gäbe zu der Zeit. Ja, aber das war übel. Ich finde, gerade davon ist man ja durch auch erzieherische Aufklärung weggekommen. Gott sei Dank, ja. Und da braucht man, die Kinder stehen unter einem besonderen Schutz in Gesetzbüchern. Ich weiß nicht, inwieweit das in allen Ländern so ist, aber ich denke mal, in europaweit hat sich das schon so durchgesetzt und da braucht der Papst nicht einen Schlag legitimieren. Wir haben eine Säkularisierung hinter uns und der Staat gibt die Gesetze und stellt auch Kinder unter besonderen Schutz. Wär's nur mal säkular. So säkular ist es leider immer noch nicht. Leider immer noch nicht, aber... Okay, also dich irritiert das sehr, was der Papst sagt. Du willst aus der Kirche austreten, aber nicht nur deshalb, so habe ich es verstanden, sondern deshalb, grundsätzlich. Das ist, also ich finde, es haben so viele, die in katholischen Kinder-, Jugendheim, Internaten untergebracht werden, die haben wahrscheinlich so starke psychische Folgen aufgrund von Gewalt erlebt oder psychische Folgen nach sich gezogen. Das war mit der Aussage. Ja, ich kann mir auch. Ich bin ganz sicher, dass er sehr, sehr, sehr viele gläubige Christen, also Katholiken in der ganzen Welt und in Deutschland sehr irritiert mit dieser Aussage. Ja. Und ja. Dass die Leute denken, was ist denn nun los? Warum sagt er das? Und warum muss man so ein Thema jetzt in die Welt setzen? Bin gespannt, ob wir vielleicht auch noch mit einem streng gläubigen Katholiken reden, wie das von der Seite aus eingeordnet wird. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deinen Anruf. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ein streng gläubiger einordnet. Ja, genau. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ein streng gläubiger Katholik anruft und uns... Der auch selber Kinder hat, und dann bin ich mal gespannt, wie er die Erziehung dann handhabt. Gut, Thorsten, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Domian. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Und es ist 1:21 Uhr, und hier ist die Christel. Die Christel ist 70. Guten Morgen. Ja. Hallo Christel. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hier spricht Christel. Das freut mich, Christel, dass du da bist. Ja. Und zwar... Was ist dein Thema? Ja, ich komme hier aus Hörde. Ja. Zwar ist am Niederrhein, der Weser jetzt so gesehen. Ja. Zwischen Dienstlaken. Und dann kommt Wesel. Und zwar ist mir Folgendes passiert am 6. Januar dieses Jahres. Ja. Ich bin einkaufen gegangen, bin mittags 2:45 hier weggegangen. Mhm. Ich habe von meiner Wohnung aus circa 10 Minuten zu Aldi zu laufen. Lebensmittelgeschäft Aldi. Mhm. Sagt ihr was? Ja, natürlich. Mir eine Telefonkarte zu holen, um ein paar Teile einzukaufen. Mhm. Habe ich ja auch alles gemacht, bin auf dem Rückweg und laufe dann über Zebrastreifen auf der anderen Seite und habe den letzten Fuß auf dem Bordstein, und dann bin ich umgekippt und wusste von nichts mehr. Mhm. Ohnmächtig geworden. Bin ich ohnmächtig geworden, bin ich wach geworden, ich kann dir gar nicht sagen, wann. Dann lag ich mitten auf dem Bordstein. Nicht mitten am Bürgersteig. Mitten am Bürgersteig? Mitten am Bürgersteig. Meine zwei Einkaufstaschen lagen da. Ja. Dann habe ich erstmal geguckt, wo ich bin. Und dann denke ich, oh, ist bei Aldi, was ist passiert? Ja. Jetzt habe ich versucht aufzustehen. Es ging nicht sofort, weil ich... Und da ist niemand stehen geblieben um dich herum? Nein. Und das hat mich so traurig gemacht. Waren denn da Leute? In der heutigen Zeit. Und da fahren Autos alles vorbei die Straße, die ist ja, ist eine Hauptstraße, die ist selber fahrbar alles. Und auch Leute gehen und keiner hat gesehen, dass ich da lag, obwohl ich zu sehen bin. Das heißt, du weißt gar nicht, wie lange du da gelegen hast. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gelegen habe. Und dann bist du zu dir gekommen und hast erstmal dich umgeguckt. Ja, und dann denke ich, oh, hier, den kam mir ja bekannt vor, Aldi. Mhm. Ja, und dann habe ich versucht, mich aufzustützen. Ja. Und zwar, ich habe kein Schultergelenk mehr. Ich habe die Kraft nicht, mich so schnell aufzustützen. Und dann bin ich gekrochen, habe ich mir noch drei Nägel abgebrochen. Und dann selbst in der Situation, wo man sah, dass da eine ältere Frau ist, die sich bemüht, irgendwie nach oben zu kommen, hat dir auch keiner geholfen? Kein Mensch da. Und das hat mich so traurig gemacht, als ich dann zu Hause war. Mhm. Denn... habe ich mich erstmal hingesetzt, da muss ich so fürchterlich weinen. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich war um 4:30 erst zu Hause. Deine Taschen und dein Portemonnaie, Taschen, das war alles ja, da. Die habe ich erst zusammengesucht. Die eine Einkaufstasche lag da und die andere lag da. Das ist in der Tat eine traurige Geschichte. Ja. Da gebe ich dir wirklich recht. In der heutigen Zeit habe ich nur gedacht, es darf nicht wahr sein. Mhm. Ja, und dann... habe ich dann mit meinen Kindern gesprochen, habe ich meine Tochter angerufen, habe ich gesagt, mir ist das und das passiert, Anja. Mhm. Da haben die gesagt, Mama, da kannst du so nicht stehen lassen. Na, ich dachte, stell dir vor, eines Tages, dann wachst du gar nicht mehr auf. Ja. Und dann habe ich dann angerufen beim Arzt alles und dann musste ich dann ins Krankenhaus. Ja. Dann war ich 3 Tage im Krankenhaus und dann hat man festgestellt, ich habe Herzrhythmusstörung, Drehschwindel. Und man hat mich dann so ganz am Kopf gestellt. Jetzt bin ich in ärztlicher Behandlung. Aha, aber das ist doch dann wiederum ein guter Effekt von dem schlimmen Vorfall, dass du untersucht worden bist, dass man was gefunden hat und dass man jetzt dagegen auch vorgehen kann. Ja, jetzt stell dir mal vor, Domian, ich hätte ja in der Zeit auch sterben können. Ja, natürlich. Ja. Ne, die Leute gehen vorbei, als wenn man ein Stück Vieh ist, so gesehen. Ja, ganz schlimm. Ganz und schlimm. Tiere werden noch besser behandelt dann wie die Menschen. Ich bin weißt mittlerweile du, jetzt 70 Jahre. Weißt du, Christa, das ist... Christel, Entschuldigung, ja, Christel. Wir hören ja auch immer wieder die schlimmen Fälle, wo Menschen auf der Straße zusammengeprügelt werden und die anderen gehen vorbei und gucken zu, haben wir hier in der Sendung ja auch schon gehört. Das ist alles sehr schlimm und sehr traurig. Das, das hat mich aber so belastet, das glaubst du gar nicht, wie mich das mitnimmt. Ist es denn jetzt so, dass du entsprechende Medikamente bekommst, dass das nicht mehr passieren kann, dass du ohnmächtig wirst? Das kann jederzeit wieder passieren. Oh. Das kann jederzeit passieren. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt raus, zum Beispiel einkaufen? Ja, eigentlich, wenn ich so unterwegs bin, nehme ich immer mein Handy mit, alles. Ich habe extra ein Handy, sollte mal was sein, dann werden meine Kinder benachrichtigt, so. Ist die andere dann. Na ja, gut, aber ich habe zwei Töchter. Wenn du da liegst, kannst du mit dem Handy auch nichts mehr machen. Da kann ich auch nichts machen. Ja, ja. Und zum Einkaufen habe ich das Handy gar nicht mitgenommen, weil es sind nur 10 Minuten, dann nehme ich kein Handy mit in der Einkaufstasche. Solltest du aber auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Aber es führt jetzt nicht dazu, dass du ganz ängstlich bist und gar nicht mehr rausgehst. Nein, das darf auch nicht sein. So ganz abschotten, kann ich auch nichts dran machen, dann liege ich halt wieder da. Ja, und hoffen wir mal, dass durch die Medikamente die Gefahr viel geringer geworden ist, dass es wieder passiert. Ja. Aber ich kann das gut verstehen, dass du da extrem traurig bist und entsetzt. Ja, genau, in der heutigen Zeit, dass das alles so, das wird ja auch immer schlimmer dann, Domian. Ja, ja. Insofern bin ich froh, dass du angerufen hast und uns auch diese Geschichte. Ja, weil mich das sehr belastet und ich denke auch an andere Menschen. Genau, vielleicht regt deine Geschichte und dein, was du erlebt hast, mal doch ein bisschen zum Nachdenken an. Ja, und das würde ich wirklich befürworten. Ja, danke für deinen Anruf. Alles Gute, gute Gesundheit, auf dass dir das nie wieder passiert. Danke, Domian. Könntest du mir ein Autogramm schicken? Sehr bist du so lieb? Sehr gerne. Dafür rufen wir dich gleich nochmal an. Du legst erstmal bitte auf. Gut, herzlichen Dank erstmal, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Christel. Alles Gute, schönes Wochenende. Auch so, danke schön. Tschüss, ciao. Und wir machen gleich weiter mit Dirk. Und Dirk ist wie alt? Hallo, Dirk. 53, hallo Domian. 53. Guten Morgen, Dirk. Erstmal danke für die Sendung, gucke ich schon seit vielen Jahren. Vielen Dank. So. Ja. Also Papst. Ah, der Papst, das Thema Papst. Ja, finde ich ganz spannend. Also mir kann, dadurch, dass ich Jahrgang 61 bin, niemand erzählen, dass man nur mit guten Zureden Kinder auf den rechten Weg bringen kann. Ich glaube es einfach nicht. Also ich glaube wirklich, manchmal müssen Kinder auch spüren, ja, dass etwas falsch gewesen ist. Und ein Klaps ist nicht Prügelei. Mhm. Und ich denke mal, mit Misshandlung auch nicht gleichzusetzen. So ein Klaps signalisiert einem Kind halt, stopp, hier habe ich was falsch gemacht. Mhm. Wohin darf der Klaps denn gegeben werden, deiner Auffassung? Auf den Po, ein Klaps auf den Po. Also jetzt nicht ins Gesicht. Keine Ohrfeige? Nein, das denke ich jetzt nicht. Also eine Ohrfeige habe ich selbst erfahren. Ich war damals Ministrant und habe mich dem Priester, der damals den Chor geleitet hatte, ich war in so einer Kindergruppe noch, die noch gesungen hat, als Ministrant, ich habe mich dem damals widersetzt, weil er dachte, du musst Ostern singen und die Chorprobe ist jetzt meinetwegen am Mittwoch und ich habe gesagt, da kann ich nicht, da will ich nicht, ich habe was anderes vor. Da hat er mir wirklich eine Ohrfeige gegeben, das fand ich schon massiv. Ich habe es meiner Mutter damals erzählt. Damals, muss ich allerdings dazu sagen, war es wirklich so, dass man, ich glaube, das war wirklich die Erziehungsmethode der 60er Jahre, dass man meine Mutter damals gesagt hat, naja gut, wenn der Pastor dir einen gegeben hat, dann wird es wohl seine Gründe gehabt. Ah ja, so sagt man das, so sah man das. Das war der Klassiker. Ja, war der Klassiker. Nochmal auf deinen Klaps auf den Po zurückzukommen. Klaps auf den Po klingt ja auch ziemlich pupelig. Meinst du, das bewirkt was? So ein kleiner Klaps auf den Po? Ich nenne dir ein Beispiel. Ich habe, ich erinnere mich sehr gut, ich war 7 oder 8 Jahre alt, bin auf dem Schrank, im Wohnzimmerschrank meiner Eltern gekrabbelt und habe eine Perlenkette meiner Mutter darunter genommen und habe sie zerrissen. Mhm. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Mhm. Meine Mutter hat das gesehen und sie hat mir dann schon 1 oder 2 oder 3 Klipse auf dem Po gegeben, die ich sehr wohl gemerkt habe. Aha, also es muss schon ein bisschen wehtun, deine Auffassung da. Es hat signalisiert, also mein Gehirn hat signalisiert, halt stopp, da hast du was falsch gemacht. Und sie hat mit mir, war vielleicht auch die Erziehungsmethode damals nicht groß mit mir darüber geredet, ich wusste aber, was Sache war, ja, und hatte mich dann auch in mein Zimmer eingeschlossen. Mhm. Es gab damals Stubenarrest. Mhm. Ein Ritual der 60er oder 70er Jahre noch. Nun sind das ganz andere Zeiten gewesen. Ich kenne ja die Zeiten, von denen du sprichst. Nun kann man ja sagen, heute ist alles, hat sich alles weiterentwickelt und man versucht, den Kindern eben respektvoll entgegenzukommen. Man kann ja auch durch Verhalten und durch Worte kann man ja auch ein Kind maßregeln. Man braucht die körperliche Strafe nun wirklich nicht mehr. Domian, ich muss dir auch von anderen Seite auch sagen, was Eltern, wenn es nur mit Worten passieren soll, was Eltern an Energie und Nerven aufwenden müssen, um den Kindern da den rechten Weg zu zeigen, aber ist es das da sind die Eltern wieder im Grunde genommen, wieder hinten angestellt. Erstmal kommt das Kind. Also ich wollte gerade sagen, ist es das nicht wert? Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich habe im Bekannten- und Freundeskreis auch Familie mit Kindern. Es geht mir tierisch auf den Geist, dieses Getüttel und Getue, was die mit den Kindern am Hut haben. Aber ich habe eine Familie, die haben zwei Kinder. Die Kinder werden nie geschlagen. Da herrschen klare und strenge Regeln. Und mit viel Energie, da hast du recht, der Eltern, haben die das geschafft. Die Kinder sind mittlerweile schon ein bisschen älter, haben die es geschafft, wunderbare Menschen zu erziehen. Ohne körperliche Gewalt, sondern mit Ausstrahlung und Autorität durch ihr Wort und ihr Sein. Ich kenne andere Beispiele. Ja, klar, jeder kennt immer andere Beispiele. Natürlich, man kennt andere Beispiele. Ich kann dir andere Sachen nennen aus meinem Bekanntenkreis. Da werden Kinder eigentlich nur mit guten Worten erzogen und den Kindern wird mit guten Worten beigebracht, das und das darfst du nicht. Und das funktioniert einfach nicht. Mhm. Die Kinder, in Anführungsstriche, trampeln den Eltern auf den Kopf. Und dann, wenn ich dann so Geschichten sehe, setze die Kinder mal auf die Treppe, ne, weil es in so diversen Fernsehsendungen dann mal schon passiert ist, ob solche Maßnahmen immer dann auch greifen. Mhm. Also, ich denke mal, das sind alles sehr langlebige Geschichten und sehr intensive Geschichten und wirklich immer auf Kosten der Eltern, die auch wirklich, sage ich mal, im Arbeitsleben stehen. Entschuldigung. Im Arbeitsleben stehen und sollen sich dann mit den Kindern noch, sag ich mal, eine halbe Stunde, eine Stunde auseinandersetzen. Da sage ich mir wirklich so ein Klaps auf den Po. Ich sage mir, das heißt, es ist für mich keine Prügelei. Ja, es ist für mich keine Prügelei. Das heißt, du findest das gar nicht so schlecht, was der Papst da gesagt hat. Ich finde es völlig in Ordnung. Weißt du, warum ich das, selbst wenn man es differenziert jetzt so bewertet, wie du es tust, ich finde, wenn es so gesagt haben soll, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, finde ich es schlimm, dass er es gesagt hat, weil das wieder eine Tür hin öffnet zu einer Art und Weise, wie mit Kindern auch umgegangen wurde früher, nämlich sehr gewalttätig, was einfach nicht sein darf. Dann denkt irgendein prügelnder Kerl im Hinterkopf, ja, der Papst hat's ja auch gesagt. Wir dürfen das ja. Und deshalb darf man, finde ich, als moralische Instanz so einen Satz nicht sagen, wenn er es dann gesagt hat. Da gebe ich, also in der Beziehung gebe ich natürlich recht, wenn natürlich solche Äußerungen aus dem Munde eines Papstes kommen, wo gerade die katholische Kirche da wirklich in Misskredit geraten ist, hinsichtlich der Affären, die da in der Vergangenheit aufgedeckt worden sind, finde ich es völlig fehl am Platz. Aber grundsätzlich, sage ich mal, von der Meinung her, unabhängig jetzt davon, ob es der Papst gesagt hat oder nicht. Das habe ich verstanden, dass du das unterstützt. Bin ich davon eigentlich eher überzeugt, dass so ein Klaps nicht schaden kann. Und ich glaube auch, es ist keine Kindesmisshandlung. Ja, aber das Problem ist eben, wann fängt es an, Kindesmisshandlung zu werden? Wenn wir schon die Tür wieder ein bisschen aufmachen. Aber wir haben jetzt viel über deine Kindheit gerade gesprochen. Hast du denn auch Kinder? Ich habe keine Kinder. Ah. Aber ich muss sagen, dass das, was meine Eltern oder so wie meine Eltern mich erzogen haben und auch mit dem Klaps auf dem Po und auch mit dem Stubenarrest, das hat bei mir bis zu meiner heutigen Zeit dermaßen nachgewirkt, dass ich zum einen völlig diszipliniert bin. Mhm. Ich bin ein Pünktlichkeitsmensch. Aber vielleicht wäre das auch anders, hätte das anders funktioniert als mit dieser brachialen Methode. Das können wir im Nachhinein Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Verwandte von mir, als wir Kinder waren. Sowas habe ich Gott sei Dank nie in meinem Elternhaus erleben müssen. Aber da ging es ganz hart zu, weil bei deren Eltern, da musste dieses Mädchen sich, die war damals, wir waren, weiß ich nicht, 7, 8, 9 oder sowas, hatten wir Mist gebaut und sie eben auch. Und dann hat die Mutter, nicht der Vater, da musste das Mädchen die Hose runterziehen. Das Mädchen legte sich auf die Beine von der Mama mit nacktem Arsch. Und dann hat die Mutter mit so einer Gerte, ich weiß gar nicht, was das war, mit so einem Stock irgendwie, hat der aber so richtig den Hintern versohlt. Das ist Misshandlung. Das war ganz schlimm. Ich habe heute noch das Schreien von dem Mädel in Erinnerung, wenn ich daran zurückdenke. Das empfinde ich als Misshandlung und sowas verurteile ich. Mhm. Das ist wirklich für mich Kindesmisshandlung. Und das hätte ich damals, wenn ich sowas erfahren hätte, hätte ich das auch, glaube ich, bis ins heutige Leben verfolgt. Okay, ja? Ich sammle ja Meinungen. Deine Meinung ist also so ein bisschen schadet nicht, das kann zur Regulierung dabei beitragen. Und Kinder brauchen auch mal so eine stärkere Flanke, um eine kleine Synapse aktivieren, ja, dass da irgendwie was ist. Und ich glaube, das hilft eher manchmal als eine Stunde oder zwei Stunden gutes Zureden. Ist meine Meinung. Ich danke dir sehr, Dirk, dass du angerufen hast und deine Meinung gesagt hast. Alles Gute. Dankeschön. Kann ich ein Autogramm bekommen? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Danke. Ne? Tschüss. Sorry. Bin ich immer noch gespannt auf einen strenggläubigen Katholiken, was er dazu sagt oder was sie dazu sagt zum Papst. Maria, 58, guten Morgen. Guten Morgen. Maria, weswegen hast du angerufen? Ich führe seit über 30 Jahren ein Doppelleben. Seit über 30 Jahren? Ja. Ich bin, sag ich einfach mal, in meinem ersten Leben eine recht erfolgreiche Geschäftsfrau. Mhm. Man mag mich auch. Bitte? Man mag mich, bin sehr sozial eingestellt und so. Mhm. Hab sehr viel Erfolg. Gemeinsam mit meinem Ehemann führen wir ein nettes, mittelständisches Unternehmen. Mhm. Und dann tauche ich nachts ein in mein Doppelleben, wo ich den Hang habe, ja, zum Rotlichtmilieu, zum Rockermilieu. Zum Rotlichtmilieu und Rockermilieu. Was heißt das? Was machst du da? Ich verbringe meine Freizeit da. Ich bin in Dinge involviert, die man eigentlich nicht wissen darf. Also in kriminelle Dinge? Ja, auch. In kriminelle Dinge und in was noch? Ja, ich sag mal Rotlichtmilieu und sowas ist ja eigentlich für gut bürgerliche Leute nicht so toll. Nee, du bist 58. Richtig. Wenn du jetzt 28 wärst und hättest mir gesagt, ich bin im Rotlichtmilieu involviert, würde ich denken, arbeitest du noch als Hure nebenher? Hast du das auch gemacht? Habe ich nie getan, sondern einfach, man geht mit den Mädels feiern, man kennt die Mädels und ja, man ist auch freundlich und hilft den Mädels bei ihren Problemen und so. Aber es passt nicht zu meinem Leben. Aber du musst mir noch mehr erklären, was du da genau machst. Also, oder bist du eine Art Zuhälterin? Nein, auch nicht. Auch nicht. Aber was machst du denn dann Freundin da? Für die Mädels vielleicht, Freundin für die Rocker. Jeder vertraut mir alles an, aber so langsam bricht diese ganze Szene auseinander. Und ich bin auch in einem Alter, ich habe Angst und komme damit nicht klar, weil diese Szene auseinanderbricht. Und ich glaube, ich kann meine Leistung in meinem Betrieb nicht bringen, wenn ich dieses zweite Leben nicht weiterführen kann. Dieses zweite Leben passiert immer nachts, jede Nacht? Nicht jede Nacht. 2-3 Mal die Woche. Gut, aber und dann die ganze Nacht über? Oft ja. Und dann bist du Chefin eines mittelständischen Unternehmens. Wie schafft man das zeitlich und kräftemäßig? Ja, ich schaff das. Du schaffst das. Weiß dein Mann das? Nein, nicht wirklich. Aber er weiß, dass ich unterwegs bin. Er toleriert das auch, weil er weiß, wenn ich das nicht machen könnte, wäre ich nicht mehr da. Du sprichst in Rätseln. Wenn du das nicht machen könntest, wärst du nicht mehr da. Wäre ich nicht mehr bei ihm? Wärst du nicht mehr bei ihm. Aber, und er hat dich nie gefragt, hey Mensch, wo bist du? Was machst du denn? Ja, ich habe ihm das andeutungsweise gesagt, dass ich Freunde habe, die, ja, sag ich mal, Motorrad fahren. Und dass ich unterwegs bin, ich fahre Motorrad, da hat er kein Interesse dran. Und es reicht ihm. Und er bohrt ja nicht weiter nach. Und wie viele Jahre geht das jetzt schon so, dass du ihm das so vorgaukelst? Oder fast 30 Jahre. Auch so lange bist du auch mit deinem Partner zusammen schon? Ja. So, jetzt mal Butter bei die Fische, damit ich das noch besser verstehe. Was für kriminelle Sachen machst du? Ich persönlich keine. Aber du bist verstrickt in so etwas? Nein, verstrickt in dem Sinne nicht, aber ich weiß schon, was so in der Szene los ist. Jetzt ruderst du ein bisschen zurück. Vorhin hast du das anders gesagt. Da dachte ich, dass du auch ein bisschen Dreck am Stecken hast. Nein, habe ich nicht, aber ich weiß darüber. Gut, also diese Szene, was passiert da? Da passieren Drogengeschäfte. Nimmst du Drogen? Ab und zu ja. Was für Drogen nimmst du? Wenn, dann Kokain. Okay. Viel? Na, nicht okay, aber ich, damit ich es weiß. Viel Kokain? Wie viel nimmst du? Ja, vielleicht alle 3-4 Wochen mal 2-3 Nasen. Ja. So, dann gibt's Stichwort Zuhälterei. Ja, Zuhälterei ist also so, dass ich kenne nur Frauen, die das freiwillig machen und sich von ihren eigenen Männern beschützen lassen. Dann gibt's Waffengeschäfte in der Rockerszene? Ich denke ja. Von denen weißt du auch ein bisschen? Manchmal ja. Du weißt auch von Einbrüchen? Nein. Nein. Von Überfällen? Ich weiß von Schutzgelderpressung und sowas. Von Geldeintreiber. Das heißt, du weißt das alles, machst aber aktiv daran, beteiligst dich, außer dass du persönlich Drogen konsumierst, aktiv beteiligst du dich nicht an diesen kriminellen Aktionen? Nein. Wie war denn das all die ganzen Jahre über? Bist du deinem Mann in diesem Milieu auch fremd gegangen? In dem Milieu nicht, nein. Achso, aber anders schon. Ja, da gab es schon mal ein, zwei Gelegenheiten, aber das hatte damit nichts zu tun. Nein. Aber ich glaube, in 30 Jahren Ehe kann sowas doch schon mal vorkommen. Das kann vorkommen, in der Tat. So, Maria, jetzt, du bist eine eloquente, gebildete Frau. Jetzt erklär mir mal bitte, warum du so ein merkwürdiges Leben führst. Warum du in dieser Szene so verwoben bist. Das weiß ich nicht. Das ist mein großes Problem. Ich weiß es nicht, aber es ist für mich wie ein Lebenselixier, dass ich meinen harten Job machen kann. Ach so, das heißt, diese Welt ist die Voraussetzung für dein mittelständisches Management. Voraussetzung will ich nicht sagen, aber das gibt mir Kraft, damit ich anders funktionieren kann. Das ist ja sonderbar, dass diese Welt, wenn du dich da so rumtreibst, dir Kraft gibt für ein bürgerliches Leben. Das ist ja schwer nachzuvollziehen für mich. Ja, für mich ist das auch schwer nachzuvollziehen. Und dahin geht auch meine Angst. Es bricht immer mehr weg, es wird immer weniger. Ich sage einfach mal, die Szene wird älter, ruhiger. Ja. Mhm. Es kommen ganz andere nach mit und viel, viel gefährlicher und viel, viel krimineller, mit denen ich auch nichts zu tun haben möchte. Warst du schon mal in einer brenzligen Situation? Doch, ja. Kannst du die knapp erzählen? Ja, es gab schon mal, sag ich mal, Treffen und Partys, wo dann auch mehr untereinander Diskrepanzen waren, wo auch Waffen eingesetzt wurden und auch schon mal geschossen wurde. Das klingt für uns jetzt wie, man guckt so ein Schlüsselloch in so ein absolut kriminelles Milieu, so eine Unterwelt, die man eigentlich nur so aus Filmen kennt. Wie bist du eigentlich überhaupt damals in Kontakt mit dieser Welt gekommen, vor 30 Jahren? Ja, eigentlich hatte ich kann es nicht genau beschreiben, ich hatte immer den Hang danach und habe den Kontakt zu dieser Szene gesucht. Wer weiß das denn außer deinem Mann, der es ja gar nicht richtig weiß, aber ein bisschen weiß, wer weiß das denn sonst noch? Niemand. Niemand? Hast du Kinder? Habt ihr Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Wie alt ist der? 25. Der hat keine Ahnung? Nein. Dem ist das nie aufgefallen, dass die Mama dann nächtelang sich rumtreibt? Wir führen freies Leben, sag ich mal so. Und für den war das auch normal, dass seine Mutter mit ihren Freunden eben unterwegs ist. Wenn du dein mittelständisches Unternehmen aufgeben würdest, wir spinnen mal, ich spiel's mal nur gerade durch, wäre es dann weniger schlimm für dich, wenn du dich auch aus dem Rotlichtmilieu herausziehen würdest? Ich glaube ja. Und das finde ich das Sonderbare, dass das einander bedingt, dass du das brauchst für das andere. Das finde ich ganz merkwürdig und das kann man wahrscheinlich innerhalb eines 10-minütigen Gespräches auch überhaupt nicht rauskriegen, was das für Strömungen in dir sind. Ja, für mich ist nur, ich weiß, diese Szene, wo ich mich bewegt habe, die bricht auseinander. Es ist nicht mehr so, wie es war. Ich sage das einfach mal so, alle werden ruhiger, älter. Mhm. Und alle sind mit dem blauen Auge davongekommen und waren nicht bei den ganz so schlimmen. Mhm. Das heißt, du könntest dich ja eigentlich, du bist jetzt 58, sehr zufrieden zurücklegen, denkst, ich habe eine gute Zeit gehabt, nun ist es vorbei. Aber so empfindest du das nicht. Ja, aber mein Betrieb muss noch weitergehen. Mhm. Ich muss da noch eine ganze Menge machen. Mhm. Und je mehr die Szene zusammenbricht, umso weniger Kraft habe ich, meinen Betrieb zu führen. Irre ist das. Absolut irre, finde ich. Kriegt dein Mann auch mit, dass du sehr labil wirst im Moment? Ja. Aber der kapiert das natürlich auch nicht, die Zusammenhänge. Ja, er schiebt das einfach darauf. Er sagt, ich habe verdammt hart gearbeitet, mhm, habe ein gewisses Alter, mhm, und habe die Kraft nicht mehr. Maria, du brauchst einen richtig guten Psychiater, finde ich. Nicht um irgendwie psychiatrisches Zeug zu labern, sondern mit dem du auf Augenhöhe über dich und dieses Leben reden kannst, den du ernst nimmst. Das brauchst du, finde ich. Denn das ist, vermute ich, sehr komplex und kompliziert, wie das zusammenhängt. Und das wäre die einzige Möglichkeit, dass du das durch eine gemeinsame Aufarbeitung kapierst und somit los wirst. Denn ja, meinst du? Ja, das glaube ich. Denn das ist so absurd, wenn man sich das zum ersten Mal so anhört. Jemand muss im Rotlichtmilieu all das so machen, was du machst, um in einem normalen Unternehmen funktionieren zu können. Und da könntest du mit einem guten Typ, aber das muss ein Kaliber sein, mit dem du da zu tun hast. Das kann nicht irgendein Schwallerkopf sein. Mit dem musst du darüber reden und dich intensiv austauschen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe das nämlich mal versucht und ich glaube, den habe ich in Grund und Boden geredet. Ja, das glaube ich. Deswegen sage ich ja, das muss schon ein harter Hund sein, der sich dann mit dir auseinandersetzt. Ich sehe sonst keine andere Möglichkeit. Du selbst weißt es nicht, warum es zusammenhängt. Du hast keine Idee? Nein, ich nicht. Hast du nicht. So. Hast wahrscheinlich schon 100.000 Mal drüber nachgedacht? Ja, ich habe einfach den Hang dahin. Ich hätte den gerne nicht. Mhm. Also es muss rausgekriegt werden, warum dieser Hang dahin? Weil es irgendwas Verbotenes ist, weil vielleicht was auffliegen könnte, weil es ein Thrill ist, was auch immer. Das musst du rauskriegen, warum der Hang dahin und warum gibt dir diese Welt Kraft für dein normales Leben? Das sind die großen zentralen Fragen. Und ich glaube, wenn du das dir erklären kannst, löst sich die Sache auf. Dann hast du es vom Hals. Darum rufe ich auch an. Ja, aber da kann ich dir außer dem Rat, den guten Typ zu suchen, kann ich dir nichts sagen. Aber das musst du machen. Ich glaube, das schaffst du nicht alleine. Wenn du nicht die Konsequenz hast, zu sagen, ich lasse es jetzt sein. Ja. Hast du nicht. Schaffst du nicht, ne? Nee. Ne, siehst du? Mhm. Ich geb dir gerne nochmal meine Psychologin. Die kann dir vielleicht mal ein paar Tipps geben, wohin und wie man das so macht. Aber die große Linie muss sein, du musst aus diesem Hamsterrad raustreten und von außen Hilfe suchen. Oder, was heißt Hilfe? Ein Gesprächsgegenüber suchen. Ja, okay. Ja. So, Maria, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Das heißt, heute Nacht ist die Magdalena hier. Diplompsychologin ihrerseits. Und dann könnt ihr ein bisschen reden, ihr beiden. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute vor allen Dingen. Okay. Du legst auf und wir melden uns. Tschüss. Ciao. Hier ist Anna. Anna ist 25. Hallo Domian. Hallo Anna. 25 bist du. Ja. Ja. Anna, was ist dein Thema? Um was geht's? Und zwar, du hast zu Beginn der Sendung angesprochen, Gewalt und Gewalt gegen Kinder. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin 25 und ich hatte einen Bruder, der war 26, der hat sich gestern umgebracht. Hat sich gestern umgebracht? Ja. Mein Gott, warum? Und zwar folgendes, ich erzähle dir das einfach mal von Anfang an. Und zwar, wir wurden von klein auf, also noch vor Kindergarten, von beiden Elternteilen regelmäßig stark misshandelt. Was haben die gemacht? Also die haben uns nackt ausgezogen, die haben extra einen Gürtel dafür gekauft, mit einem Gürtel. Und manchmal auch stundenlang oder mit später, wo wir dann so im Schulalter waren, mit den so ein Gitter, diese Holzgitter vom Bett, bis die zerbrechen. Ich bin bis heute noch gehbehindert und auf einem Ohr halb taub dadurch. Und mein Bruder, der hat sich, einmal von Anfang an, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar ging das über Jahre. Ich bin mit 10 ausgezogen. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die sich sehr für mich eingesetzt hat. Die hatte das mitbekommen, dass du misshandelt wurdest? Genau, und ich hatte auch keine Klamotten, im Winter zum Beispiel keine Winterjacke, er auch nicht. Da haben sich mehrere Lehrerinnen eingesetzt. Und ich habe eine gehabt, die ist mit mir dann zusammen zum Jugendamt und immer wieder gegangen. Ich bin dann immer wieder selbst und ich bin dann irgendwann zum Glück ins Kinderheim gekommen. Und mein Bruder ist dort geblieben, der hat sich gar nicht getraut, sich zu öffnen. Wart ihr die beiden einzigen Kinder? Nee, ich habe noch eine Schwester, die ist 10 Jahre jünger, die ist jetzt aber auch im Kinderheim schon seit einem Jahr. Erzähl mal weiter. Bei ihr hat sich das auch wiederholt, dass sie misshandelt worden ist und alles. Also. Erzähl mal mit deinem Bruder, du warst dann über deinen Bruder weiter, du warst dann im Kinderheim, dein Bruder war aber weiter in der Familie. Genau, er hat dort weiter gewohnt und ab dem Zeitpunkt, wo ich noch da gewohnt habe, hat er sich immer mehr zurückgezogen. Ich war regelmäßig noch zu Besuch dort und mit 11, 12 fing er an, sich immer mehr abzukapseln. Also ich war, wo ich 10 war und dort ausgezogen bin, ich war total apathisch. Kurze Zwischenfrage. Das Jugendamt hat dann ja offensichtlich das ernst genommen, dass man dir Übles angetan hat. Nein, das nicht. Das war, ich habe mit 10 eine Überdosis Tabletten genommen, bin ins Krankenhaus gekommen und habe gesagt, wenn ich dort wieder zurück muss, bringe ich mich um. Und da war ich 10 Jahre alt und die wollten es natürlich nicht riskieren und deswegen durfte ich dann woanders wohnen. Ach so. Die sind gar nicht der Sache nachgegangen. Die wussten das. Und die Jugendamtarbeiter, also die Frau, die da gearbeitet hat bei der Behörde, die hat gesagt, ab und zu Klapp schadet nicht. Die ist als Kind selbst misshandelt worden und das beim Jugendamt. Also ich bin überzeugt, hätte man ihn rausgenommen, wäre das alles nicht passiert. Wie lange ist er denn dann noch bei deinen Eltern, ich mag gar nicht das Wort aussprechen, bei deinen Erzeugern geblieben? Bis jetzt, für immer. Also der hat, da wollte ich noch weiter erzählen und zwar, ab 11, 12 hat er sich immer mehr zurückgezogen. Ab 14 ist er nicht mehr zur Schule gegangen, hat nur noch in der Wohnung gehockt und er hat jetzt ungelogen 12 Jahre alleine dort in seinem Zimmer gehockt. Und da ist niemand darauf aufmerksam geworden von Schulen, von anderen Behörden? Das Jugendamt war regelmäßig zu Besuch. Wegen meiner Schwester war auch eine Sozialarbeiterin da. Es hat sich keiner wirklich drum, außer ich. Der war bei einer Psychologin jahrelang in Behandlung. Damals wurde das besser. Hat er einen Schulabschluss gemacht? Nein, der ist ab 14, ist der nicht mehr wirklich rausgegangen. Das ist ja schon wieder ein Skandal. Da ist das Jugendamt irgendwie informiert. Da ist eine Psychologin, die, wenn sie... Und sogar bei meiner Schwester, da war meine Schwester 4. Meine Schwester wurde auch geschlagen. Und ich habe mir erst als ich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht habe, ist ein bisschen was passiert. Selbst dann wurde die nicht rausgenommen. Die Kriminalpolizei wusste das. Die Polizei wusste das. Wo ich 13 war, bin ich selbst zur Polizei gegangen, wo ich beim Besuch verprügelt worden bin. Nichts ist passiert. Jetzt ist dein Bruder ist 26 Jahre alt geworden. Wie hat er sich gestern das Leben genommen? Der hat sich aufgehangen, vormittags, mittags im Bad. Wann hast du davon erfahren und durch wen? Heute Nachmittag. Ich habe eine Nummer auf meinem Handy gesehen, habe ich zurückgerufen, dann war das mein Vater und hat mir das halt erzählt. Wie hat der dir das erzählt? Er hat nur gesagt, Paul ist tot. Ich musste immer wieder nachfragen, dann habe ich halt erfahren, dass der sich aufgehangen hat. Also keine Spur von Erschütterung oder Traurigkeit? Doch, doch, der hat sich müde angehört. Also wahrscheinlich hat er geweint oder war fertig. Also der hat sich schon leise angehört. Glaubst du, dass seine Eltern wissen, was sie angerichtet haben? Ist ihnen das klar? Ich habe einfach nur gesagt, es kommt dadurch, wenn man seine Kinder schlägt. Also mein Bruder wurde jetzt vor 2-3 Wochen, ist er in die Psychiatrie gekommen. Mhm. Aber auch nur, weil er sie angegriffen hat. Also der hat, die wollten irgendwie in sein Zimmer und ich habe nur gehört, er hat dann eine Machete in die Hand genommen und gesagt zu meiner Mutter, ich bringe dich um und dann bringe ich mich selber um und ja. wurde daraufhin zwangs eingewiesen, ist aber schon nach 2 Wochen rausgekommen, man hat ihm jetzt irgendwelche Tabletten gegeben. Also ich verstehe nicht, dass man so jemanden nach 2 Wochen entlässt. Ja, ich verstehe das alles nicht, was du erzählst, das ist unglaublich, ja. Unfassbar ist das. Das heißt, dein Bruder war richtig kaputt und fertig. Der war, man hat ihn kaputt gemacht. Über 10 Jahre in einem Raum sitzt, also ich kann, so schrecklich wie sich das anhört, ich kann verstehen, wieso er sich umbringt. Mhm. Er hat keine sozialen Kontakte mehr gehabt. Mhm. Er hat noch vor ein paar Jahren versucht, übers Internet ein paar Leute kennenzulernen. Mhm. Aber das kann man vergessen übers Internet. Wie war denn deine Beziehung in den letzten Jahren zu deinem Bruder? Also wir haben regelmäßig telefoniert. Was glaubst du, was für einen Stellenwert du in seinem Leben hattest? Einen sehr hohen, sehr hohen. Vielleicht warst du die einzige Vertraute und der einzige Mensch, mit dem er reden konnte. Ja, aber er hat auch nie wirklich, wenn man ihn irgendwas Persönliches gefragt hat, also zum Beispiel bezüglich der Eltern, hat er immer gesagt, der hat die immer so in Schutz genommen, so. Er hat sie in Schutz genommen und du hast auch gerade so gesagt, mein Vater hat angerufen, geht, ich habe gerade schon Schwierigkeiten gehabt mit dem Wort Eltern, geht dir das Wort Vater oder Mutter? Ich muss ab und zu dort anrufen, weil ansonsten, also meine Schwester wohnt im Kinderheim, die muss dort fast jedes Wochenende noch hin, also meistens jedes zweite. Aber kann man das denn jetzt nach diesem schlimmen Vorfall, kannst du das denn nicht unterbinden, dass sie da noch, wieso muss sie da hin? Wie alt ist sie denn jetzt? Die ist 15. Da muss sie doch nicht, wenn sie nicht will, muss sie doch nicht zu den Eltern. Sie traut sich, bei ihr ist das so, sie hat dort noch ihre alten Freundinnen in dem Ort. Mhm. Und die Freundin dürften sie zwar besuchen, aber die wohnt 4 Stunden von dem Ort weg. Mhm. Und sie darf ihre Freundin nicht besuchen. Und sie fährt eigentlich nur aus dem Grund dorthin, um ihre Freundin zu besuchen in dem Ort. Auf die Eltern hat sie gar keinen Bock. Ach so. Weiß deine Schwester schon, dass euer Bruder tot ist? Ja. Hast du sie angerufen? Nee, die hat's von den Erziehern erfahren. Mhm. Hast du denn inzwischen schon mit ihr telefoniert? Ja, aber ich durfte nur in Anwesenheit von einer Erzieherin bei ihr telefonieren. Ich konnte nicht richtig mit ihr sprechen. Hat sie es denn aufgenommen am Telefon? Die war ganz traurig, hat ganz viel geweint. Aber noch mal zurückzukommen, Entschuldigung, auf dein Verhältnis zu deinen Eltern. Wie beschreibst du das Verhältnis, was du zu deinen Eltern hast, nach dem, was alles passiert ist? Also gar kein. Und auch in den letzten Jahren gar keins. Ich musste nur zwangsläufig, wenn ich in den letzten Jahren angerufen habe aufs Festnetz, ist halt einer mal von denen rangegangen, das war nur oberflächlich. Ich bin froh, wenn ich mit denen nichts zu tun habe. Was empfindest du für deine Eltern noch? Gar nichts. Also auch wo ich damals schon ausgezogen bin, ich wollte dort gar nicht hinfahren. Ich musste zwangsläufig. Mhm. Und zwar, die Jugendämter sind heutzutage, also schon, beziehungsweise schon damals geizig. Und egal was passiert, Ziel ist mal bei den meisten Behörden immer, dass wenn ein Kind rausgenommen wird, dass das tragischerweise zur Familie zurück soll und auch ganz oft, dass nicht alle Kinder rausgenommen werden. Nun kann man ja sagen, dass deine Eltern deinen Bruder auf dem Gewissen haben. Das kann man eigentlich sagen. Und ganz besonders das Jugendamt. Und das, wenn man von sowas weiß genau, und nicht eingreift. Du hast recht, das sehe ich auch so. Das müsste doch eigentlich dazu führen, dass du, wenn du das beziehst auf deine Eltern, dass du die hassen musst, oder? Naja, ich habe da, also so komisch, dass sich das anhört, mir sind die beiden wirklich in einer Art egal, ja. Mhm. Andererseits will ich nichts mit denen zu tun haben und zwangsläufig muss ich mit denen mich gut stellen. Ich will dir auch, weiß Gott, nicht irgendwie schlechte Gefühle oder Hass auf einreden. Also jetzt zum Beispiel Weihnachten feiere ich gar nicht mit denen, zu Geburtstag rufe ich auch nicht an oder so. Sei froh, dass sie dir gleichgültig sind, aber nun musst du erstmal die Trauer und den Schock verwinden, dass du deinen Bruder verloren hast. Ja. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht richtig realisiert für dich, das ist gestern passiert. Doch schon, ich habe so schon so ein bisschen vermutet, dass sowas vielleicht passieren könnte, weil der war so, wirklich, wenn jemand so viele Jahre nur drin hockt, Anna, man wird automatisch apathisch. Ich muss leider abbrechen, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Ja? Aber wir werden dich sofort gleich nochmal anrufen, also ein paar Minuten dauert's noch. Dann bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal, okay? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Am Montag sind wir wieder da. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.